Französischer Hip-Hop anno 1991 und 98 war das. Gerade sozusagen die musikalische Visitenkarte von MC Solars erstem Album, Qui sème le vent récolte le tempo, zu Deutsch, wer den Sturm sät, erntet das Tempo. Das Titelstück von MC Solars erstem Longplayer gehört in die Tradition der Selbstvorstellung und Anpreisung. Neben der Eigenwerbung für MC Solars Rapkünste taucht in dem Text auch die Zeile auf: In ein paar Worten steckt keine Moral von der Geschichte. Pas de morale sur ces quelques mots. Die Verbindung von Hip-Hop mit Jazz-Elementen war 1991 längst noch nicht so geläufig wie ein paar Jahre später durch Acts wie US3, Claude MC Solar mit Qui sème le vent récolte le tempo. Davor war eine schöne A-Cappella-Version eines Hip-Hop-Tracks zum Jahr 2000 zu hören. L'An Demi heißt das Stück, zu finden auf einer Doppel-LP von Secta Voodoo. Das Album heißt Attitude, l'envers du décor. Der Text des Jahr 2000 Tracks ist eine bittere Abrechnung mit den Schattenseiten der neuen Medien und Technologien, der Abschiebung von Immigranten etc. Nichts Neues im Jahr 2000, heißt eine Zeile in dem Track. Trotzdem strahlt er auch etwas wie Lebensfreude heraus.